Die Kromer Partys. Zu Ostern im E-Werk und live im Radio. Aber nur auf Fritz. Genau, Jürgen Büsselberg sagt jetzt Tschüss und los geht's. Fritz Extra. Es ist 1.04 Uhr. Schönen guten Morgen wünscht euch Frauke Niemeyer. Und Fritz ist heute zum dritten und letzten Mal mit euch live beim Kromapark im E-Werk in Berlin. 51 Stunden Kromapark haben wir jetzt mit zwei Partys schon erfolgreich hinter uns gebracht. Die 52. ist gerade angebrochen und steht ganz im Zeichen von House Music. Das legendäre New Yorker Label Strictly Rhythm hat uns seine DJs vorbeigeschickt. Das heißt, heute kein Technobrett, sondern es wird groovy. Strictly Rhythm, weltweit bekannt für ihre anonymen 12-Inch-Maxis mit diesem schwarzen ein Cover. Unter dem Konzept haben eigentlich auch die Charterfolge von Real to Real zum Beispiel, kennt ihr ja alle, I Like to Move It, nichts geändert. Bewegen wollen wir uns heute Nacht aber auch mit George Morell, Barbara Tucker, Eric Morillo und Fierce aus Berlin. Momentan beschallt uns Cheese Man, das ist der Strictly-Chef für Europa, noch bis circa 12:30. Und dann erleben wir den DJ mit dem Ruf, der charmanteste von allen zu sein, George Morell. Das prüfen wir natürlich im Interview gleich nach, aber bis es soweit ist, hört ihr live aus dem E-Berg Cheese Man. We'll be right back. In 10 Sekunden ist es 1.36 Uhr. Ihr hört Fritz heute Nacht zum letzten Mal live aus dem E-Werk vom Kroma Park 96. Und wir können einen DJ-Wechsel ansagen. Bis eben gerade stand der Strictly Rhythm-Chef aus Großbritannien hinterm DJ-Pult Cheeseman. Und jetzt haben wir den ersten Höhepunkt der Party. Live im E-Werk ist George Morrell aus New York. Also scheut die Schlange vom E-Werk nicht. Im Keller explodiert der Groove. Hi, this is George Morrell. You're listening to Fritz. I'm over live over at E-Werk, so come on over and party with me. When I say go, scream really loud. When

let alone this here good thing. But y'all don't hear me. I need any single man that's out there willing to satisfy me. Ihr hört Fritz und damit auch automatisch George Morell live aus dem E-Werk in Berlin. Die Schlange vorm Eingang will nicht abreißen, aber man kann es immer nur wiederholen. Es lohnt sich heute Abend. House Music vom New Yorker Strictly Rhythm Label beherrscht die Twice Hall im Keller. Und die Raver juchzen und schütteln sich mehr als je zuvor. Das ist ja auch sehr gut zu hören. Kein Wunder, nämlich hinter den Turntables steht, wie gesagt, George Morell, der New Yorker Groove-Künstler, der mittlerweile sogar ein eigenes Label führt. Groove On heißt es. Und damit produziert er selbst und legt nebenbei auch noch auf. Also es ist ein wirklich ausgefüllter Alltag, den der gute Mann hat, aber George hat keine Probleme, eindeutige Prioritäten zu setzen. I like producing more. I love being in the studio. I like writing songs and producing. I guess it's just creating something, you know, something. It's almost like making a baby or making a dinner. It's just creative and it stays around. Even when I die, my records will still be around. So I like that better. The DJ is good for the weekend, but then after that's it. That's it, da können wir uns nur anschließen. Das ist die definitive Hausparty heute Nacht in Berlin. Und wir erfreuen uns noch bis 3 Uhr an George Morell. Also kommt schnellstens hierher ins E-Werk oder bleibt bei Fritz.

Touch me.

Hey! 2.59 Uhr. In einer Minute ist es 3 Uhr in der Nacht zum Ostersonntag. Ihr hört Fritz und den Chroma Park live. Die dritte Party im E-Werk heute Nacht mit House-DJs vom New Yorker Kult-Label Strictly Rhythm. Seit 2 Stunden legt ihr unten in der Twice Hall George Morell auf. In Kürze wird allerdings gewechselt. Dann gibt es den ersten Live-Act dieser Partynacht, nämlich Barbara Tucker, eine schwarze New Yorker Underground-Diva. Die ist ungefähr vor 10 Minuten hier angekommen, hat eine riesige grüne Perücke auf und wird gleich singen. 2 Stücke, nämlich Deep Inside, so heißt das eine, und das andere heißt Beautiful People. Bis dahin aber noch Groove Nonstop mit George Morell. Hi, this is George Morell, you're listening to Fritz. I'm over live over at E-Rex, so come on over and party with me. We'll be right back. Okay, so you gotta learn the routine. I can lift it. Nothing left to it. 3.30 Uhr. Ihr hört Fritz live vom Kroma Park im Berliner E-Werk heute Nacht. George Morell hat die Turntables abgegeben an Barbara Tucker. Die macht jetzt eine Live-Performance in der Twice Hall von der Balustrade aus, oben vom Balkon. Barbara Tucker ist eine schwarze Underground-Diva aus New York. Sie steht jetzt in einem langen grünen Kleid oben auf dem Balkon, rechts und links zwei Tänzer neben ihr, die tanzen im Pyjama. Sieht alles recht nett aus. Die Menge unten weiß gar nicht so richtig, ob sie nun tanzen oder zugucken soll. Anyway, die Stimmung ist gut, also kommt vielleicht noch her. Es geht ja noch weiter bis weit hinters Morgengrauen, also ihr könnt von hier aus gleich in den Ostergottesdienst gehen. Wenn Barbara Tucker die Performance beendet hat, dann wird Eric Morillo auslegen aus New York City. Give you what you need, kick a mad play, very hard to see, so don't front. You know I got y'all from all the second in the house, cause the girl ain't just happy to be here again. Unfortunately, Marvin Heldon could not be here, and trust me, he was trying to. Somebody say, Marvin, we love you! Beautiful, come on! Beautiful! Don't you? Portugal. And you know, sometimes we do give and sometimes people don't pay us right. We can't come over here and get counterfeit money, right? Because then we'll be what? In jail! No, but seriously, he's doing fine. Send him your love. He can feel the spirit. And he really wish he could be here, but he will be here. Not tonight, but you know he's gonna be here, right? Is that all right? Thank you for understanding. Give us a little bit of track, Don. Since they're standing there, I want y'all to forward, because I know they know this version. Forward. Y'all feel like getting hot and wet? Come on now, we're gonna leave you with just a little bit of this mix. By Frankie Feliciano and Little Louis Vega. Awesome! All right, Keith and Sean. Before you walk out of my room, there's something that I want to say. You say, there's something I'm gonna say. I'll give you what you need and what you want. But all you have to do is stay. Before you walk out of my life, there's something I'm gonna say. I'll give you what you need and what you want. But all you have to do is stay. Before you walk out of my life, there's something I wanna say. Give me what you want. I'll give you what you need and what you want. Baby, all you have to do is stay. Before you walk out of my life, there's something that I wanna say. I'll give you what you want and what you need, but all you gotta do is stay. Give you what you want, give you what you need, give you what you want, XSD. Give you what you want, what you need, gotta give your love and joy. Again, we thank you, God bless you, see you later. And 4 Uhr und eine Minute ist es Ostersonntagmorgen. Ihr hört Fritz live vom Krummer Park im Berliner Ewek. Die Twice Hall unter Tage fest in der Hand der Hausfraktion, denn wir haben das New Yorker Cult-Label Strictly Rhythm zu Gast. Eric Morell hat schon 2 Stunden aufgelegt, kommt aber nochmal, wenn es draußen schon hell ist. Zwischenzeitlich gab es auch noch einen Live-Auftritt der New Yorker Underground-Diva Barbara Tucker. Und jetzt steht hinter den Turntables Eric Morello aus New York City. Die Schlange vom Haus soll zwischenzeitlich schon bis zur Treuhand gestanden haben, aber selbst wenn ihr bis morgen früh an der Kasse warten müsst, ihr habt sehr gute Chancen, dass die Party da noch läuft. Also bleibt dran. Move my hair right all over your body, baby. Yeah, yeah, yeah. gleich 4.40 Uhr, 10 Minuten nach halb 5. Ihr hört die Strictly Rhythm Party im Berliner E-Werk live auf Fritz. Momentan legt unten in der Twice Hall Eric Morillo auf aus New York. Hat den Ruf, sehr energetisch zu sein. Einer seiner Lieblingssongs ist I Feel Love von Donna Summer im Original. Wobei wir das sicher heute nicht hören werden, denke ich mir. Bis 5 Uhr hat Eric Morillo noch Zeit, dem Partyvolk den Garaus zu machen. Dann kommt der zweite Live-Act dieser Nacht, nämlich Monet aus Miami Beach. Eine schwarze Sängerin, auch bei Strictly Rhythm unter Vertrag, stellt euch zwei Songs vor und macht dann noch einmal Platz für George Morrell, den Groovy DJ aus New York. Vorerst und mindestens bis 5, jetzt aber noch Party mit Eric Morillo. Yeah. Watch me some Boys from El Barrio and I'll be set. Yeah. is a family.